Nach diesen Begebenheiten und diesem treulichen Eifer rückte Sanherib, der König von Assyrien, an. Der rückte in Juda ein, belagerte die festen Städte und gedachte, sie für sich zu erobern. Als nun Hiskia wahrnahm, dass Sanherib anrückte, mit der Absicht, Jerusalem anzugreifen, da wurde er mit seinen obersten Beamten und seinen Helden schlüssig, die Wasser der Quellen, die sich außerhalb der Stadt befanden, zu verstopfen, und sie unterstützten ihn dabei. Da versammelten sich eine Menge Leute und verstopften sämtliche Quellen, sowie den Bach, der mitten durchs Land strömte, indem sie sprachen, warum sollen doch die Könige von Assyrien, wenn sie anrücken, viel Wasser finden? Als dann ging er mutig ans Werk, stellte die Mauer überall, wo sie Risse hatte, wieder her, bestieg die Türme und die äußere Mauer draußen, befestigte das Millo in der Stadt Davids und ließ eine Menge Wurfgeschosse und Schilde anfertigen. Sodann stellte er Kriegshauptleute an die Spitze des Volks, diese versammelte er zu sich auf den freien Platz am Stadttor und redete ihnen freundlich zu, indem er sprach, seid mutig und stark. Seid getrost und erschreckt nicht vor dem Könige von Assyrien und vor dem ganzen Haufen, den er bei sich hat. Denn mit uns ist ein Größerer, als mit ihm ist ein fleischerner Arm, mit uns aber ist Jahwe, unser Gott, dass er uns beistehe und unsere Kriege führe. Danach sandte Sanherib, der König von Assyrien, seine Diener nach Jerusalem, er selbst stand mit seiner ganzen Macht vor Lachis, zu Hiskia, dem Könige von Juda, und zu allen Judäern, die sich zu Jerusalem befanden, und ließ ihnen sagen, so spricht Sanherib, der König von Assyrien, worauf verlasst ihr euch, dass ihr in Jerusalem, in der Belagerungsnot, sitzen bleibt? Wahrlich, Hiskia verführt euch, um euch vor Hunger und Durst sterben zu lassen, indem er spricht, Jahwe, unser Gott, wird uns aus der Gewalt des Königs von Assyrien erretten. Hat nicht derselbe Hiskia seine Höhen und Altäre abgeschafft, indem er Juda und Jerusalem befahl, vor einem einzigen Altare sollt ihr anbeten und nur auf ihm dürft ihr räuchern? Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter allen Völkern der verschiedenen Länder angetan haben? Haben etwa die Götter der Völker in den verschiedenen Ländern ihr Land aus meiner Gewalt zu erretten vermocht? Wer von allen den Göttern dieser Völker, an denen meine Väter den Bann vollstreckt haben, hätte sein Volk aus meiner Gewalt zu erretten vermocht, dass euch euer Gott aus meiner Gewalt sollte erretten können? So lasst euch nun nicht von Hiskia betören und auf solche Art verführen. Glaubt ihm nicht. Denn kein Gott von irgendwelchem Volk oder Reich vermochte bisher sein Volk aus meiner Gewalt oder aus der Gewalt meiner Väter zu erretten, geschweige, dass euch euer Gott aus meiner Gewalt erretten sollte. Und so redeten seine Diener noch mehr wider Gott, Jahwe, und wider seinen Knecht Hiskia. Auch einen Brief schrieb er, um Jahwe, den Gott Israels, zu lästern und wider ihn zu reden, indem er behauptete, wie die Götter der Völker in den verschiedenen Ländern ihr Volk nicht aus meiner Gewalt errettet haben, ebenso wenig wird auch der Gott Hiskias sein Volk aus meiner Gewalt erretten. Und sie riefen die Bewohner Jerusalems, die sich auf der Mauer befanden, mit lauter Stimme auf Judäisch an, um sie in Furcht und Schrecken zu versetzen, damit sie die Stadt in ihre Gewalt bekämen, und redeten vom Gotte Jerusalems wie von den Göttern der Heidenvölker, die nur ein Werk von Menschenhänden sind. Als nun der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amots, um dieser Sache willen beteten und zum Himmel schrien, da sandte Jahwe einen Engel, der vertilgte sämtliche Krieger, Heerführer und Oberste im Lager des Königs von Assyrien, so dass er mit Schmach bedeckt in sein Land zurückkehrte. Als er sich nun in den Tempel seines Gottes begab, fällten ihm dort welche, die von seinem eigenen Leibe gekommen waren, durch Schwert. So rettete Jahwe Hiskia und die Bewohner Jerusalems aus der Gewalt Sanheribs, des Königs von Assyrien, und aus der Gewalt aller und verschaffte ihnen ringsum Ruhe. Und viele brachten Jahwe Gaben und Jerusalem und Hiskia, dem Könige von Jerusalem, Kleinodien, und er stand danach in den Augen aller Völker hoch da. Zu jener Zeit ward Hiskia todkrank. Da betete er zu Jahwe, und dieser redete zu ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskia vergalt nicht die Wohlset, die ihm widerfahren war, sondern ward hochmütig, darum kam grimmiger Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Da demütigte sich Hiskia in seinem Hochmut, er und die Bewohner Jerusalems, daher kam der grimmige Zorn Jahwes nicht schon bei den Lebzeiten Hiskias über sie. Es besaß aber Hiskia sehr großen Reichtum und Macht. Er hatte sich Schatzkammern angelegt für Silber, Gold und Edelsteine, sowie für Spezereien, Schilde und allerlei kostbare Geräte, dazu Vorratshäuser für den Ertrag an Getreide, Most und Öl und Ställe für allerlei Arten von Vieh und Hürden für die Herden. Auch legte er sich Städte an und große Herden von Schafen und Rindern, denn Gott hatte ihm überaus viel Habe geschenkt. Derselbe Hiskia verstopfte den oberen Ausfluss der Quelle Gihon und leitete sie hinunter nach der Westseite der Stadt Davids, und bei allem, was er unternahm, hatte Hiskia gelingen. Demgemäß gab ihm Gott auch den Gesandten der Fürsten von Babel, die zu ihm geschickt waren, um sich nach dem Wunderzeichen zu erkundigen, das im Lande geschehen war, nur so weit preis, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er seine Gesinnung vollständig erfahre. Die übrige Geschichte Hiskias aber und seine frommen Taten finden sich aufgezeichnet in den Offenbarungen des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amoz, und im Buche der Könige von Juda und Israel. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn am Aufstieg zu den Gräbern der Nachkommen Davids, und ganz Juda und die Bewohner Jerusalems erwiesen ihm Ehre bei seinem Tode. Und sein Sohn Manasse ward König an seiner Stadt.